Ich scheiß auf alle deine Gangster-Klischees, Junge. Das ist CCN-Mentalität, Junge. Ich feuer Schüsse aus dem Benz AMG, Junge. Hier fragt dich keiner, wie's dir geht, Junge. Yeah. Ich scheiß auf alle deine Gangster-Klischees, Junge. Das ist CCN-Mentalität, Junge. Ich feuer Schüsse aus dem Benz AMG, Junge. Hier fragt dich keiner, wie's dir geht, Junge. Yeah. AMG Kanacke mit dem kriminellen Background. Sonny pumpt die Kickdrum und der Track bounced. Wir jagen dich in deinem BMW Alpina. Wenn es um uns geht, lügt der BND mal wieder. Neukölln Kanacken, Kecko halt die Backen. Ich komm aus dem Ghetto, ihr seid alle nur Attrappen. Meine Leute schmuggeln Age in das Land. Sonny bunkert Mios in dem Safe an der Wand, yeah. Guck mich an, ich mach die Kohle wie ein Bergwerk. Du bist nur ne Schwuchtel, die in reichen Kreisen verkehrt. Und ich fick auf euer Who is Who, wer ist wer? CCN Teil 3 bricht Flairs Herz. Yeah, ich bin unantastbar, du Suppenkasper. Wenn ich auf die Party komme, kriegt ihr Tucken Asthma. Du kommst zur Geldübergabe ohne lila Scheine. Dein Ernst, Junge? Zieh mal Leine. Ich scheiß auf alle deine Gangster-Klischees, Junge. Das ist CCN-Mentalität, Junge. Ich feuer Schüsse aus dem Benz AMG, Junge. Hier fragt dich keiner, wie's dir geht, Junge. Yeah. Ich scheiß auf alle deine Gangster-Klischees, Junge. Das ist CCN-Mentalität, Junge. Ich feuer Schüsse aus dem Benz AMG, Junge. Hier fragt dich keiner, wie's dir geht, Junge. Yeah. Ich mach Rap wieder hart und deine Mutter bläst. Ich bin seit über 20 Jahren in der Pubertät. Komm aus dem Viertel, wo wir vor dem Gemüseladen einfach irgendwelche Typen schlagen. Das ist Berlin, Junge. Zieh dich warm an, der Winter hier ist kalt. Komm vorbei, wir reden mit der Klinge an deinem Hals. Es ist meine Stadt, mein Bezirk, mein Spielfeld. Ich komm auf die Wiesen und mach Stress im VIP-Zelt. Deine Freunde labern von Gewissen oder Karma. Alles missgebildete Buddhisten und Veganer. Ich bin offen, tolerant und gut integriert. Meine Stadt wurde von den Schwulen regiert, yeah. Es ist real, keine Philosophie. In den Straßen von Berlin macht Bushido Profit. Und ich ficke deine Drecksmutter, Serdar Somonchu. Du willst keinen Ärger? Dann Mund zu. Ich scheiß auf alle deine Gangster-Klischees, Junge. Das ist CCN-Mentalität, Junge. Ich feuer Schüsse aus dem Benz AMG, Junge. Hier fragt dich keiner, wie's dir geht, Junge. Yeah. Ich scheiß auf alle deine Gangster-Klischees, Junge. Das ist CCN-Mentalität, Junge. Ich feuer Schüsse aus dem Benz AMG, Junge. Hier fragt dich keiner, wie's dir geht, Junge. Yeah. Flat rappers around it. Don't talk greasy, grow up on me. Better than cocaine. I'm above the law. Flat rappers around it. Don't talk greasy, grow up on me. Better than cocaine.